unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge, zur Osterfolge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Natürlich nicht fehlen darf meine Schwester Johanna. Die sitzt da auf dem Sofa mir gegenüber. Hallo Johanna. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Sabine, hallo. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Meine Schwester Johanna ist Theologin und war bis vor kurzem Professorin an der Universität Erlangen. Inzwischen ist sie pensioniert. Ja. Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Fühlt sich gut an, aber heute geht es an jemanden, der auch gerne pensioniert wäre, aber es nicht sein darf, weil der Herr ihm im Nacken sitzt. Handelt sich um den Propheten Jona. Der Prophet Jona geht aus dem Nichts hervor. Das erste Kapitel beginnt: Das Wort des Herrn erging an Jona, mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und droh ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Man muss sich das als einen Gestank vorstellen, der da in den Himmel steigt und die Nase des Herrn belästigt. Ja, so ungefähr. Ne? Ja. Was gibt es zu Jona zu sagen, bevor wir ihn jetzt lossausen lassen? Kann ich nur noch sagen, dass Ninive von 705 bis 612 vor Christus Hauptstadt des Assyrerreichs war. Also genau. Ninive ist keine israelische Stadt, die abgefallen ist vom Herrn und jetzt bekehrt werden muss, sondern sie ist eine Assyrerstadt und gilt als der Inbegriff der Verderbnis und des Lasters. Ja, das ist vor allem ein Regierungssitz der assyrischen Könige gewesen, heutiges Mosul im Übrigen. Mhm. Man hat die Reste von, also heute im Nordirak ist das ja. Im Nordirak, genau. Ja. Bei Erbil da oben. Ja. Da kann man das heute noch sehen. Und Ninive war eine riesige Stadt, ausgestattet, auch mit einer hohen Kultur. Also alles, was die Bibel über Ninive sagt, ist immer schrecklich, schrecklich, schrecklich. Mhm. Aber es war also eine weit entwickelte Stadt mit einer hohen Gesetzeskultur und Ähnlichem. Das Buch Jona, das uns verschriftlicht vorliegt. Ja, wann datieren wir das? Also zunächst mal von seiner Form her ist es nicht eine Erzählung, wie wir sie in den alten Texten kennen, wo man noch erkennt, dass sie mündlich an den Lagerfeuern verbreitet worden sind, sondern vermutlich gleich in schriftlicher Form vorgelegt wurde. Vielleicht als Story und als Plot vorgelegen, aber… So wie unser Buch Tobit. So ähnlich. Also eine Legendenerzählung, die so etwas, ähnlich. Einen Lehrauftrag hat. So ähnlich, genau. Mhm. Und der Jona… Der ist schon mal erwähnt. Deswegen fangen die einfach so an, hallo Jona. Ja. Also er wird schon mal erwähnt und zwar in den Königsbüchern. Aha, sodass, die haben wir doch schon hinter uns gelassen. Lange, sodass die Autoren, die jetzt diese, ich sage jetzt mal Novelle des Jona verschriftlicht haben, an einen alten Propheten, der irgendwie in den Königsbüchern stand, angeknüpft haben. Da steht aber nichts von Jona. Doch. Es steht hier, du liest hier im 15. Jahr des Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, König über Israel, heißt es da, und er tat, was dem Herrn missfiel. Ja, das kennen wir. Wo ist Jona? Er stellte wieder her das Gebiet Israels, von dort, wo es nach Hamat geht, bis an das Meer der Araba, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht, Jona. Den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gat Hafer war. Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an. Also das war die einzige Erwähnung. Das ist die einzige Erwähnung, aber für die guten Schriftgelehrten war, wenn man dann erzählt hat, und Gott schickte Jona, war das der direkte Link und da kommt der jetzt wieder vor. Also dazu zwei Fragen. Erstens. Das Buch Jona, wir wissen ja ungefähr, wann es geschrieben worden ist, nämlich im 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus. Aber wann spielt es? Wann spielt die Geschichte? Das kann man dem Buch nicht entnehmen. Aber das Buch der Könige kommt doch Ninive noch gar nicht vor. Die Assyrer kommen natürlich schon vor. Um diese Zeit schon? Die kommen doch erst viel später vor. Die kommen doch noch nicht vor an der Stelle, an der du sie vorgelesen hast. Nein, da nicht. Aber wir müssen jetzt dann davon ausgehen, dass wir… Wie gesagt, eine romanhafte, eine novellenhafte Erzählung haben, die verschiedene Assoziationen zusammenpickt und zu einer Geschichte erzählt, zu einer Prophetengeschichte erzählt. Und dieses schließt jetzt mal an diesen Jona an und beamt ihn zurück. Ahistorisch. Mhm. So nimmt man an, sonst gibt es keinen Propheten Jona und unserer wird gar nicht erklärt. Das ist der Jona, der Sohn des Amittai. So. Der steht hier auch. Genau. Jona, der Sohn des Amittai. Also, ja. Der wird sozusagen zitiert und wird zur legendenhaften Figur mhm. erkoren. Ja. Und du hast ja schon gesagt, wann das dann aufgeschrieben worden ist, 4. bis 3. Jahrhundert ist die Geschichte aufgeschrieben. Da war Ninive längst Staub mhm. und da waren andere Städte, waren da spielentscheidend, wie Athen, Rom und mhm. sonstige Städte. Aber die Geschichte ist eine Lehrgeschichte. Also das ganze Buch geht um Umkehr. Tobit bezieht sich auch auf Jona. Bezieht sich und auch er rät seinem Sohn, verlasse Ninive, denn Ninive wird zerstört werden. Genau, wie Jona gesagt hat. Genau. Da wird der Jona sozusagen wieder gerechtfertigt. Ja, weil er Jona hat ja Recht und er hat nicht Recht zugleich. Genau. Das ist ein Prophet, ja. der sieht und blind ist. Aber vielleicht sollten wir noch gleichzeitig etwas vorausschicken. Es geht in diesem Buch Jona in verschiedenster Weise um Umkehr. Dass sich also Wege, die man eingeschlagen hat, dass man die verlässt und neue Wege geht. Mhm. Und dieses Buch Jona wird am Abend an jedem Versöhnungsfest in Israel ganz vorgelesen in der Synagoge. Es ist ja auch nicht sehr lang. Es ist auch wirklich gut ja. zu lesen und es macht Spaß, es zu ja, lesen. Genau. Und wird aber als mhm. Beispiel für Umkehr mhm. vorgelesen. Mhm. Und ich habe im Vorfeld in der Vorbereitung habe ich einen Artikel in der jüdischen Allgemeinen über, warum lesen wir das am Versöhnungstag vor? Und da wird dann darauf hingewiesen, dass das Volk Israel ist wie der Jona und will immer weglaufen. Wir kommen ja jetzt drauf und wird aber dann seinen rechten Weg geführt. Gar keine Rolle in diesem Artikel, der 2022 erschienen ist. Keine Rolle spielte, dass es ja auch ein anderes Volk gab, das umkehrte in Ninive. Dass es Heiden gibt, die umkehren, was ja eigentlich die Pointe und der Witz an dem Jona-Buch ist. Ja, schade, dass du es jetzt schon verrätst alles. Gut. Vielleicht sollten wir es einfach mal erzählen, bevor du jetzt ja, dann die Deutung dann, vorausschickst und dann will niemand mehr die Geschichte hören. Dann fang du mal an. Gut. Interessant ist an dem Jona, dass er eben ein Prophet ist, der keine Vision hat. Die anderen Propheten tauchen ja durch Visionen auf und durch Worte Gottes, die ihnen zu ihnen ergehen und haben aber selbst keine Geschichte, sondern sind nur, wie du in einer der Sendungen gesagt hast, nur ein Zitat. Bei Jona ist es andersrum. Jona ist die Geschichte eines Propheten, also es ist eine Handlung in diesem Text. Er selbst ist die Botschaft. Jona macht sich auf den Weg, den der Herr ihm geschickt hat, nämlich nach Ninive, in die große Stadt der Assyrer, der er ihre Schlechtigkeit vor Augen führen soll. Doch bald überlegt er sich's und denkt sich, nee, da gehe ich lieber nicht hin, ich fliehe lieber nach Tarschisch. Tarschisch ist wahrscheinlich gemeint Tartessos in Spanien. Ja, es gibt verschiedene, also auch auf Sardinien wird es zum Teil ja. vermutet. Ja. Es ist auf jeden Fall der westlichste Teil der damals bekannten Welt, ganz, ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg. So wie wenn wir heute sagen, wir gehen zur Datumsgrenze oder an Südpol oder dahin, wo der Pfeffer weg ist. Genau so. Er geht also hinunter ans Meer, wohin auch immer. Hier steht Jaffo. Wir können uns darüber unterhalten, ob das Tel Aviv ist oder Jaffa oder beides. Langer Rede, er wird auf jeden Fall fündig und sucht ein Schiff und wird fündig und fährt mit diesem Schiff nach Tarschisch, wo immer das auch sein mag. Sardinien, Spanien, weit weg. Er bezahlt das Fahrgeld, geht an Bord und als das Schiff abgelegt hat, fängt ein gewaltiger Sturm an, das Schiff durch die Wellen zu beuteln und es entsteht ein gewaltiger Seesturm und das Schiff droht auseinanderzubrechen, also nicht nur zu kentern, sondern umzufallen. Und die Seeleute bekommen eine Mordsangst und jeder schreit zu seinem Gott um Hilfe und sie werfen Ladung über das Meer, damit das Schiff leichter wird. Und Jona, unser Prophet, ist in den Bauch des Schiffes hinabgestiegen und hat sich dort hingelegt und schlief fest. Und der Kapitän kommt zu ihm und sagt, hallo, wie kannst du hier schlafen? Steh mal auf und ruf auch deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott gerade an uns, sodass wir nicht untergehen. Also die verschiedenen Matrosen Götter. Rufen zu ihren. Ja. Das ist also eine international zusammengesetzte Matrosen. Wie heute auch. Genau. Ja. Und jeder wird aufgefordert, schau mal, ob ja, dein… Ja, deiner, vielleicht ist es dein Gott ja. oder ist es dein Gott, also ja. irgendeiner ist hier sauer, jeder rufe da mal zu Hause an. Genau. Und das machen die auch, aber es hilft nichts. Und sie sagen zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem Unheil schuld ist. Also großer Sturm, einer muss schuld sein. Mhm. Das ist halt die Denke damals. Das ist die Denke und sie haben ja recht. Sie haben ja recht. In diesem Fall stimmt die Denke. Sie werfen das los und es fällt auf Jona. Und da sagen sie, hallo, was ist mit dir los? Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du und aus welchem Land und aus welchem Volk und warum bringst du uns hier Unglück? Haben sie ihn vorher nicht gefragt. Nee. Sie haben ihn ungefragt aufgenommen. Warum auch, ja. Und er antwortet, ich bin ein Hebräer und ich verehre Jahwe, den Sohn des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Und da bekommen die Männer eine Heidenangst und sagen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie erfahren jetzt, dass er vor Jahwe auf der Flucht ist. Das hat er ihnen jetzt erzählt. Und sie sagen zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Weil das Meer wird immer stürmischer und die Wogen immer höher und das Schiff immer gebrechlicher. Und der Jona sagt dann, wisst ihr was, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Mhm. Und die Männer rudern mit aller Kraft, um wieder an Land zu wollen kommen. Wollen sie also, gar nicht. Sie wollen ihn nicht reinwerfen. Nee. Mhm. Doch sie richten nichts aus gegen das Meer und das stürmt immer heftiger. Da schreien sie zu Jahwe, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an einem unschuldigen Blut zu. Also sie müssen sich nach allen Seiten absichern, ja. sozusagen. Ja. Auf der einen Seite müssen sie den Schuldigen entfernen, gleichzeitig aber… Nehmen sie Kontakt zu seinem Gott auf. Ja, genau. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Und dann nehmen sie den Jona und werfen ihn ins Meer und das Meer hört augenblicklich auf zu toben und die Männer werden von großer Furcht ergriffen vor Jahwe und sie schlachten ein Opfer und machen viele Gelübde. Es hat auf jeden Fall funktioniert, sofort funktioniert. Nur kleine Nebenbemerkung noch, Herr des Himmels, so heißt er häufiger in diesem Jona-Buch. Ja. Also was wir in den alten Schriften kennen, ist der Herr des Berges, des Sinai, der Herr der Bundeslade, der Herr Jerusalems oder was auch immer. Ja. Wir sind also deutlich nach Babylonisch, wir sind deutlich nach dem Exil, als das Buch niedergeschrieben wird. Da ist es schon der Herr des Himmels und des ganzen Erdkreises und er führt die Schöpfung vor und er dirigiert das Meer. All solche Dinge kommen jetzt. Weißt du was, was ich auch interessant finde? Also erstens, ist das auch nicht neu, liebe Johanna? Mhm. Wir haben ja auch schon, der Herr schickte einen Sturm und er war im Wind und er macht mal auch ein Feuer an und sitzt im Feuer drin. Oder er macht eine große Sandsäule, wandert vor den Israeliten her. Also, dass er die Naturkräfte bewegt, ist jetzt nicht dass neu. Dass er Herr des Himmels heißt. Ja, Herr des Himmels, na gut. Also, ja. Also das ist ja ein Begriff für Gott. Ja. Aber ansonsten, in der Tat, haben wir das in anderen Texten und auch. Das Zweite ist, was ich sagen wollte, was jetzt passiert. Du hast ja bei der letzten Sendung gesagt, ja, das ist nicht aufgenommen worden in den jüdischen Tanach, weil es so nach Märchen klingt und weil da irgendwelche Sachen verbrannt werden und Hexenwerk da stattfindet. Deswegen kam das Buch Tobit nicht mit in den Kanon. Hier aber wird es jetzt noch verrückter. Ja. Ich frage mich, warum dieses Buch Jona in den Kanon aufgenommen worden ist. Denn Jona paddelt jetzt im Meer herum alleine und wird von einem Fisch verschlungen. Und zwar nicht wird ihm das Bein abgebissen, wie man das vermuten möchte, wenn man einem Haiangriff ausgesetzt ist, sondern er wird komplett verschluckt und 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches aufbewahrt. Und dort betet er im Bauch des Fisches zu Gott und zwar in folgendem Text. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, Mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ein wunderbare Bilder von Errettung. Und du hast natürlich recht, es ist eine totale Walt Disney-Geschichte oder wie immer. Ja? Stimmt, Walt Disney. Ja, aber ich glaube ja, dass das deswegen im kanonischen Text und als einer der Propheten überliefert worden ist, weil es diesen Hinweis im Königebuch auf diesen Propheten gab. Ja. Das glaube ich, dass das sehr viel später geschrieben ist, aber sich diesen alten Propheten hernimmt und dann haben die Schriftgelehrten gesagt, hu, vielleicht. Also die haben ja ganz anders historisch gedacht als wir. Wenn da der Hinweis auf den Propheten im zweiten Königebuch ist, dann muss das doch autorisiert sein. Was hältst du denn von diesem Text? Also was besagt der Text in deinen Augen, den wir gerade gehört haben? Und was erzählt er dir als Theologin? Wenn ich es mal kritisch sehe, historisch kritisch, gibt es viele Ausleger, die sagen, dieser Text ist eingefügt worden. Es ist nicht. Also dieses Gebet. Dieses Gebet ist eingefügt worden, um aus dieser Wüsten-Abenteuergeschichte einen theologischen Text zu machen. Ja. Zweitens, es ist ein Psalm. Es ist natürlich in der Ikonografie der Juden und Christen, ist dann, vor allem der Christen, ist es natürlich dann zur Kathedrale geworden. Der Fisch innen, der gerettete Jona, der sitzt mitten im Fisch und es hallt und es echot der Dank an Gott an ihn. Und diese wahnsinnig tolle Beschreibung des untergehenden Menschen, der mit in Schlingen sich fängt und der keine Luft mehr bekommt und diese Beschreibung von einem Menschen, der nicht mehr weiß, wohin, das kann man ja in ganz unterschiedlicher Weise lesen. Und das sind ganz starke Bilder. Für Depression, nicht? Und, ja. für Todesangst. Ja, ein Dankpsalm ist es. Wie gesagt, man sagt, es ist eine theologische Nachrüstung dieser wilden Geschichte. Solche Texte kann man auch in den Psalmen finden. Es erinnert mich auch an Pinocchio. Sitzt nicht der Vater des Pinocchio, der Geppetto, auch in einem großen Fisch für mehrere Tage fest und schreibt da sogar an einem Schreibtisch, soweit ich mich erinnere. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, weil es schon sehr lange her ist, dass ich als Kind den Pinocchio, der damals noch verdeutscht war übrigens, fällt mir gerade ein, und Zäpfelkern hieß. Ich habe den mit übersetzten Namen, damals als ich klein war, wurden auch die Namen übersetzt. Okay. Aber da habe ich das gelesen, dass da wird ja auch der Vater des Pinocchio, dieser Schreinermeister, der ihn erschafft, der wird ja auch auf der Suche nach seinem Sohn, nach seinem Holz, so hölzernen Sohn, wird er auch von einem Fisch verschluckt und dann auch wieder ausgespuckt. Na gut, ein Riesenmotiv. Ja. Also du hast bei diesem Wal, der den Menschen verschluckt, hast du die Assoziation zu einer ganzen Menge Motive, die auch in der griechischen Mythologie vorkommen. Mhm. In der Mythosforschung heißt das Verschlingungsmotiv. Ja. Das gibt es, um zu zeigen, dass Gott der Herr über die Meeresungeheuer ist. Und da gibt es die Herakles- und Hesione-Sage und die Perseus- und Andromeda-Sage. In beiden Fällen soll die Frau geopfert werden und wird dann gerettet. Ja, aber die werden nicht verschluckt. Die werden nicht verschluckt, aber das Motiv des Seeungeheuers, ja, und das ein Opfer entgegennimmt. Ja. Wissenschaftler sagen, es ist wahrscheinlich eher ein indisches Märchenmotiv, das immer wieder aufkommt und herübergewandert ist. So, also jetzt sind wir in der Welt der Märchen praktisch. Ja? Ja. Aber in einer Welt, die unsere immer wieder angesprochenen klugen Schriftgelehrten, jüdischen Schriftgelehrten, dann zur Theologie gemacht haben. Da befahl der Herr dem Fisch, den Jona an Land zu spucken. Und das tat er auch. Und der Jona wird an Land gespien und da ergeht das Wort des Herrn schon wieder an ihn. Und wahrscheinlich sitzt er jetzt wieder an der Küste Israels. Weißt und du, was Jona übersetzt heißt? Ja, die Taube. Ja, und da sagt man auch, das hat vielleicht ein bisschen was mit Flatterhaftigkeit zu tun. Ah. Man muss ihm alles zweimal sagen. Ja. Und so. Er haut ab. Mach dich auf den Weg, sagt Gott, und geh nach Ninive, in die große Stadt und droh ihr mit all dem, was ich dir gesagt habe. Und jetzt macht Jona sich auf und geht nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hat, und Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. nicht dorthin, sondern um sie zu durchqueren. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive bekamen einen Riesenschreck und glaubten an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle groß und klein zogen Bußgewänder an. Also hier wird nicht erzählt, wie bei den anderen Propheten, was die stundenlang reden und was die für Visionen haben und was ihnen Gott aufgetragen hat, sondern nur ein einziger Satz. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ja, sogar Gott fehlt. Ja, also das stimmt. Ja, die ganze Stadt, 3 Tage gehst du durch. Der geht bloß ein Drittel nein, ja. Schnell ein bisschen nein in diese Stadt, sagt, hallo, ihr werdet untergehen, ja. Und sagt nicht, Jahwe hat gesagt und mein Gott, den kennt ihr nicht, aber ihr werdet ihn noch kennenlernen oder sowas. Hätte man ja sagen können. Nee, man sieht einen richtig widerborstigen Propheten, der einen schlechten Job macht. Ja, der einen schlechten Job macht, und auch Gott sagt auch gar nichts von 40 Tagen. Er sagt nichts von Untergehen, er sagt, droh ihr ein Strafgericht an, denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit. Also er soll ihr was androhen oder er soll jetzt nicht sagen, 40 Tage, dann ist Sense hier. Das soll er nicht sagen, da hat er ja gar keine Macht darüber. Ja, es ist auch eine Reflexion über den Job der Propheten. Ja. Weil wir haben ja, die Propheten werden ja häufig auch von den Zeitgenossen missverstanden als Leute, die etwas voraussagen, was dann wie bei einem Hellseher eintritt. Ja. Das sind aber Propheten nicht, sondern Propheten zeigen aus der Analyse der Gegenwart, was passieren kann. Und da wird auch, das ist nur eine kleine Reflexion, die wird ja noch weitergeführt. Mhm. Was darf ich als Prophet, was nicht? Musst du denn Gott an dein eigenes Wort dich halten? Mhm. Diese Reflexion setzt jetzt ein. Also Jona ruft nicht zur Umkehr auf, sondern verkündet gleich den Untergang der Stadt. Und er liegt daneben, das wird ja jetzt gleich offenbar. Er hat einen Riesenerfolg. Er hat einen Riesenerfolg mit einer Botschaft, die nicht eintrifft. Weil er auch gar nicht dafür verantwortlich ist, dass diese Botschaft eintrifft. Er kann das nicht bewirken. Und die Leute von Ninive kehren also um. Alle groß und klein ziehen Bußgewänder an. Und sogar der König von Ninive, als er hört, also einen sensationellen Erfolg hat der Jona. Als der König das hört, da legt er auch gleich ein Bußgewand an und streut sich Asche auf den Kopf und lässt ausrufen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafen und Ziegen sollen fasten und nicht mehr weiden und kein Wasser kriegen. Die Tiere müssen auch mit fasten. Und alle sollen sich in Bußgewänder hüllen, auch die Tiere. Jetzt hast du verschiedenste Beobachtungen. Das erste ist, das haben wir ein bisschen jetzt übersprungen, es gibt ja eine Art Bekenntnis zu diesem Jahwe schon beim Kapitän des Schiffes, der schon diesen unbekannten Gott anspricht. Mhm. Und jetzt hast du das zweite Bekenntnis, parallel geschnitten, der König der Nineviten, der akzeptiert das. Das ist das eine, also erstens zur Organisation des Buches. Der ist hat auch das, keinen Namen, der König, nein, nicht? Der heißt es, nicht nein, Sanherib keine, oder sonst keine wie. Keine historischen Anmerkungen, aber es heißt, die Heiden glauben an diesen Gott und glauben seiner Voraussage. Das ist das eine. Das zweite scheint mir ein bisschen weit hergeholt. Also es gab wohl im alten Indien, wenn die Leute gefastet haben, haben die Tiere auch gefastet. Das scheint auch eine Art Transfer aus einer etwas benachbarten Kultur zu sein. Das ist die eine Erklärung. Die andere ist noch ein bisschen gruseliger. Das ist so ein bisschen Sodom und Gomorra, dass die Nineviten es mit den Tieren getrieben hätten und deswegen die Tiere auch fasten sollen. Achso, die Tiere haben sich auch sündig gemacht. Ja, ist ein bisschen gruselig. Ja. Also Klammer aber auf. Es erinnert mich insgesamt doch sehr an Sodom. Ja. Also Sodom ist ja eine Parallelgeschichte, nicht? Ja. Nur, dass eben Ninive nicht untergeht. Ja. Aber das werden wir gleich hören. Also sie schreien laut zu Gott und wenden sich von den bösen Taten ab und auch vom Unrecht, das an ihren Händen klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen, denken sie sich. Und die verstehen mehr von Gott als der Jona, sein eigener Prophet. Genau. Und Gott sah ihr Verhalten und sah, dass sie umkehrten und sich von den bösen Taten abwandten. Und da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er führte seine Drohung nicht aus. Das ist ein Motiv, das haben wir sehr selten, aber 3-4 Mal. Nämlich die Reue Gottes. Gott reute es, dass er den Menschen gemacht hatte. Ja, das ist die Sintflut. Sintflutgeschichte. Hier reute es Gott, dass er diese Fantasie vom Untergang von Ninive hatte. Jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiter erzählen. Ist das normal, dass Gott mitten in der Bibel, mitten im Alten Testament plötzlich einen Propheten in ein anderes Land schickt? In ein Land, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat, das ein Feind Israels ist? Da soll jetzt der Jona hingehen. Ich verstehe den Jona schon. Der Jona hat keinen Bock, in ein anderes Land zu gehen, wie wenn wir nach China gehen müssten und dann da in Peking sollten wir jetzt dann da den Xi Jinping bekehren. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Ja. Und warum sollten wir? Der hat einen anderen Glauben, der hat einen anderen religiösen Hintergrund, der unterdrückt die Leute und bedroht die Umwelt und seine politische Umgebung. Was soll man da hingehen und den jetzt hier retten? So, das wäre jetzt hier so meine Kindergarten-Parallele. Ja, nein, das haben sich die Ausleger auch gedacht. Ja. Die haben gedacht, im Grunde genommen wird da eine Gefahr weitererhalten für die Israeliten. Ja. Der hilft dazu, dass eine Gefahr deswegen ärgert sich Jona ja auch. Erhalten wird. Deswegen ärgert es sich. Das andere ist, da werden die Heiden werden zum Vorbild für das Volk Israel. Mhm. Schau mal her, die hören und du hörst nicht. Das ist ja die Botschaft. Mhm. Und wir haben ein einziges Beispiel, das ist der Elia, der nach Damaskus geht. Falls du dich an die Folge 35 erinnerst oder so, da geht der Elia nach Damaskus, um dort dem König etwas von dem Jahwe zu erzählen. Ja, das ist richtig. Das ist da, aber sonst gibt es tatsächlich keine anderen Beispiele. Aber erzählt. Und Damaskus ist ja auch ehrlich gestanden nicht Nachbarland. Ja. Während hier, sie sind ja tausende von Kilometern entfernt. Feindesland. Ja. Genau. Ja. Also wir werden nochmal drauf kommen, warum das so ein schlecht gelaunter, missgelaunter Prophet ist. Ja, jetzt kommt's nämlich. Er hat Erfolg und ärgert sich darüber. Dem Jona missfällt ganz und gar, was er dafür erreicht hat. Und er wird sehr zornig und er sagt zum Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, und dass deine Drohungen dich jetzt dann reuen. Mein Job ist hier umsonst, ja? Hab denen sagen sollen, dass sie umkommen, jetzt kommen sie nicht um und ich stehe hier da als Idiot. Darum nimm mir jetzt lieber das Leben, denn es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht von dir, jetzt zornig zu sein? Also er stellt ihm eine Frage. Genau, also da werden wir nochmal drauf kommen, es sind mehrere Fragen, die da im Raume stehen. Zum Beispiel haben sich nicht nur in der jüdischen Auslegungsgeschichte, sondern natürlich auch die Christen immer die Frage gestellt, warum ist der Jona so sauer? Ja, wir haben ja eine Antwort hier schon erwogen, nämlich dass die große Gefahr, die Israel durch das Assyrerreich droht, jetzt noch und gestützt wird. Er will die Begnadigung Ninives nicht, weil sie für Israel gefährlich ist. Ja. Genau. Oder er will nicht, dass Heiden an den Jahwe glauben. Ja. Das wäre ja auch ein Grund. Ja. Ist und, mein Gott, mein Gott. Genau. Ja. Er will nicht als falscher Prophet darstellen. Ja, das ist ein Gesichtsverlust, das habe ich auch gerade gesagt. Und er trägt die Nachsicht Gottes nicht, weil er für Gerechtigkeit ist. Ja. Er findet, die haben sich so schlecht benommen, im Grunde genommen muss Strafe sein. Also das sind so die vier Varianten, die so auch im Laufe der Kulturgeschichte immer wieder erwogen wurden. Alle verständlich. Alle verständlich. Wichtig ist dabei, dieser Gott greift auf die ganze Welt über, schickt jetzt inzwischen seine Propheten eben auch in die Moloche der anderen Kulturen und behauptet den Anspruch. Er ist gutmütig. Also wir haben ja ganz andere Gottesbilder erlebt in der Rückschau. Da haben sich Leute deutlich weniger erlauben können. Da wurden sie schon vom Erdboden vertilgt durch irgendwelche Krankheiten. Oder die Erde tat sich auf, wenn einer nicht getan hat, was er wollte. Hier aber lässt er Milde walten. Ja, und er ist der Einzige, der den Jona nicht versteht. Und Jona verlässt die Stadt Ninive und setzt sich östlich der Stadt nieder und macht sich dort aus Blättern und Zweigen und Ästen eine kleine Hütte und setzt sich in deren Schatten, um abzuwarten, was jetzt mit Ninive passiert. Auf so eine kleine Anhöhe, da guckt er runter. Und Gott lässt einen Rizinusstrauch wachsen über dem Jona empor, der seinem Kopf Schatten spendet und seinen Ärger vertreiben soll. Also eine versöhnliche Geste. Hm. Und der Jona freut sich über den Rizinusstrauch und denkt jetzt nicht mehr übers Sterben nach. Aber als er am nächsten Morgen aufwacht, hat Gott über Nacht einen Wurm geschickt, der diesen Rizinusstrauch angefressen hat und er bereits verdorrt ist. Und als die Sonne aufgeht, schickt Gott noch einen extra heißen Ostwind und die Sonne sticht den Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wird. Und jetzt wünscht er sich den Tod wieder und sagt, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Und Gott fragt den Jona, ist es recht von dir, wegen eines Rizinusstrauches zornig zu sein? Und Jona antwortet, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagt Gott, dir ist es leid um einen Rizinusstrauch, für den du nicht mal gearbeitet hast und den du nicht selber gepflanzt und gegossen hast. Über Nacht war er da und über Nacht ist er vergangen. Mir aber soll es nicht leid tun um Ninive, die große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die nicht einmal links und rechts voneinander unterscheiden können und mit so viel Vieh. Also, es endet also mit einer Frage. Es sind meine Menschen, behauptet er. Und du siehst, es ist eine didaktische Novelle. Das heißt, die Frage wird an den Leser gegeben. An den Leser weitergegeben. Ja, und es endet offen. Das ist ganz ungewöhnlich für Gott, dass er mal eine Frage stellt. Ja, ungewöhnlich für Gott und ein wirklich toller literarischer Trick, weil seitdem alle Fragen, die wir jetzt gerade andiskutiert haben, werden seitdem diskutiert. Allerdings, wenn an Yom Kippur in der Synagoge dieser Text verlesen wird, ganze Text, dann wird er aber beendet mit dem Ende des Micha. Er wird sozusagen… Also er wird mit einem Propheten aufgefüllt. Ja, und zwar mit dem Ende des Propheten Micha. Da heißt es, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt? Und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ja, toll. Damit endet die Lesung in der Synagoge. Mhm. Und damit sind wir natürlich jetzt bei unserem Osterthema, weil der Jona kommt noch ein weiteres Mal vor. Er kommt nicht nur im Königebuch vor, sondern er kommt auch im Matthäusevangelium vor. Also wir springen jetzt ins Neue Testament, wo er zitiert wird. Genau. Und da heißt es, im Matthäusevangelium ist aber auch eine Parallelstelle bei Markus und Lukas, also kommt in drei Evangelien vor. Der Jesus befindet sich gerade in schönen Debatten mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Mhm. Und da heißt es dann im Matthäus 12, 38, da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Osternacht. Das ist die Osternacht. Ist natürlich alles ein bisschen falsch, weil der Jesus rein rechnerisch nur zwei Nächte im Bauch der Erde war. Freitag bis Sonntag sind bekanntlich 2 Tage. Genau, aber Jona ist in der ganzen Deutung schon sehr bald in der frühen Christenheit als christologisches Zeichen, als Fischzeichen, als der, der verschlungen wurde und dann wieder auferstanden ist, ist er gedeutet worden. Die frühen Christen haben sich doch auch durch das Zeichen des Fisches verständigt. Genau. Das hat aber mit Jona nichts zu tun. Das hat mit dem Ichthys, was mit dem Jesus Christus, mit der, Sohn mit Gottes. Mit der griechischen Bedeutung dieser Genau, Buchstaben. Mit den Anfangsbuchstaben Jesus Christus, Sohn Gottes Retter. Ja, das heißt, ist das gleiche Wort wie für Fisch. Genau. Man könnte es auch so… Ja. Dazu rechnen, nicht? Natürlich. Man könnte es zumindest in der großen Motivgeschichte, diese wunderbaren Bilder, es ist oft dargestellt worden, vor allem das Motiv, wo der fette Wal kommt und in hohem Bogen schmeißt er den Jona raus. Auf, ja. Und auch der Fisch in seiner Doppelfunktion als Zeichen der Dunkelheit und der Eingeschlossenheit. Und gleichzeitig als Zeichen der Rettung. Ja. Also manchmal ist ja auch Dunkelheit und Eingeschlossenheit. Und man meint, man ist abgeschlossen von der Welt in der Finsternis, aber in Wirklichkeit ist es die Rettung. Und man wird demnächst ausgespuckt. Das stimmt. Und es gibt noch eine Deutung, worüber man diskutiert. Ist es ein bisschen auch eine komische Figur, der Jona? Aber ich denke, du hast ein lustiges Gedicht. Du hast mir jedenfalls kürzlich ein sehr hübsches Gedicht vorgelesen über den Jona. Das war so hübsch, dass ich dich gebeten habe, es heute auch vorzulesen, weil es sehr schön zu Ostern passt. Es ist zwar heute Karfreitag, aber in 2 Tagen ist es Ostern und dann hört es sich noch besonders hübsch an. Ja, das Gedicht über den Jona, das ist von einem Alttestamentler geschrieben, der in Ostdeutschland gelehrt hat, Hans-Peter Hertsch. Ein wunderbarer Mann, er ist schon verstorben. Aber er hat so dieses Augenzwinkern, das auch in dieser Jona-Geschichte drin ist, wunderbar herausgearbeitet. Und ich lese jetzt die ganze Jona-Geschichte euch nochmal in Versen vor. Wie schön war aus der Fern und Näh, wie schön war die Stadt Ninive. Sie hatte Mauern stark und dick, die Wächter machten Blasmusik. Ein Stadttor war aus blauen Ziegeln mit schwerer Tür und goldenen Riegeln. Davor 12 bärtige Soldaten von einem Bein aufs andere traten. Die Häuser waren schön und bunt, die Türme spitz, die Türen rund. Man konnte dort 3 Tage wandern, von einem schönen Platz zum anderen. Da blühten Bäume in den Straßen, auf denen bunte Vögel saßen. Da gab es Teiche voll von Fischen, auch schönen goldenen dazwischen. Die Kinder rannten um die Ecken und spielten Haschen und Verstecken. Dem König selbst gefiel es dort, er wohnte darum auch am Ort. Es gab ein goldenes Schloss für ihn, das glänzte, wenn die Sonne schien. Und abends auf den Mauerzinnen, da sangen oft die Sängerinnen. Es standen Kühe in den Gärten, wohin sie die Besitzer sperrten. Auch sah man kleine Schafe weiden, die blökten freundlich und bescheiden. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Die schöne Stadt, sie macht ihm Sorgen, die Bosheit blieb ihm nicht verborgen. Da tranken sie, da aßen sie, die Hungernden vergaßen sie. Der König schickte die Soldaten, die plünderten in fremden Staaten. Und ihre schönen bunten Kleider, die nähten eingefangene Schneider. Gott sprach, nachdem er das gesehen, nein, so kann es nicht weitergehen, und sprach, wenn sie sich nicht bekehrt, bald wird die schöne Stadt zerstört. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Dann ließ er seine Blicke wandern, langsam von einem Land zum anderen, sah Wald, sah Meer, sah das, sah dies, sah einen Mann, der Jona hieß. »Los, Jona«, sprach der Herr, »nun geh auf schnellstem Weg nach Ninive. Sag ihr mein Wort, sei mein Prophet, weil es dort leider übel steht. Da hilft nur eine kräftige Predigt, sonst ist die schöne Stadt erledigt.« Doch Jona wurde blass vor Schreck und sagte zu sich, »nichts als weg. Ich lösche mein Licht und verschließe mein Haus. Ich mach mich fort, ich reiße aus.« Den Blick nach Westen wandte er, erst lief er nur, dann rannte er. Am Feld entlang, am Wald entlang. Er sah sich um, es war ihm bang. Der Staub flog hoch, er keuchte sehr, als liefe einer hinter ihm her. Gott aber, der den Weg schon kannte, sah lächelnd zu, wie Jona rannte. Am Ende kam der müde Mann am weiten blauen Meere an. Da roch die Luft nach Salz und Tang. Da fuhren die Fischer aus zum Fang. Matrosen sah man lachend schlendern, erzählten sich von fremden Ländern. Noch lag ihr Schiff am festen Tauen, noch sangen die Matrosenfrauen. Als Jona alles angestaunt, da war er wieder gut gelaunt. Er sagte zu dem Kapitän, wohin soll die Reise gehen? Nach Tarsis geht er, sagte der, weit weg von hier, weit übers Meer. Je weiter, rief er, desto besser. Hört zu, ich bin kein starker Esser. Ich nehme wenig Platz euch weg und zahle gut. Lasst mich an Deck. So zahlte er und ging an Bord. Und bald darauf, da fuhren sie fort. Das Meer war weit, das grüne Land. Es wurde kleiner und verschwand. Ahoi, rief Jona, klar bei See. Ich gehe nicht nach Ninive. Dann langsam sang die Sonne unter. So stieg er in das Schiff hinunter, und weil er nicht geschlafen hatte, legte er sich in die Hängematte. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive und sah das Schiff schon weit vom Hafen und sah jetzt den Jona schlafen. Auf einmal gab es einen Stoß. Das Schiff stand schief, der ein Sturm brach los, die Wellen schwappten über Deck und spülten alle Bänke weg. Das Ruder schlug und brach zuletzt, das große Segel hing zerfetzt. Nun rollten Donner, zuckten Blitze, der hohe Mast verlor die Spitze.